Oh.

you're all I need. You're too late for the meeting. Where's the signature? Have you ordered the hotel? What you waiting for? My battery's low. My battery's low. My battery's low. Did you call the big office? Have I eaten you? So you answered the emails? Make sure you don't forget. My battery's low. My battery's low. My battery's low. What is the Facebook status? You uploaded new feeds? Did we Twitter today? And then print it out, please. My battery's low. My battery's low. My battery's low. I'm on. All the flowers for Anna. And pay the booking on. Then get me in soon. And don't forget, I'm on. My battery's low. My battery's low. My battery's low. I'm automatic.

shining, but it's a rainy day. The sun is shining, but it's a rainy day. cama, no quiere salir afuera. Escuchas música electrónica. Ven y baila conmigo. No quieres salir conmigo. Venga la música electrónica. Venga música electrónica. Mazi. Moto. K-Pod. Dead rabbit. Nobody's face, yeah. Reiche Leute tun komische Dinge, tragen schöne Tiere, tragen goldene Ringe, merken nicht, dass wir über sie lachen. Das Allerschlimmste ist der Sport, den sie machen. Eine Mitgliedschaft im Tennisverein unbezahlbar. Ein Segelschiff zu transportieren, für mich nicht tragbar. Man muss reich sein, um ein Speedboat zu fahren. Man muss nicht mehr weiß sein, um einen Golfball zu schlagen. Wie teuer ein Pferd ist, ein Pferd muss man füttern. Es gibt keinen Sport, den Reiche machen können bei Gewitter. Ein Flugzeug zu fliegen, bleib mal auf dem Boden. Bei der Gumball zu fahren, hässliche Idioten. Polospieler verdienen Millionen. Es kostet ein paar Scheine, sein Rennpferd zu dopen. Ich bin Masi, spürst du ihn auch, diesen Hass? Ich schnapp mir meinen Ball und geh raus auf den Platz. Ein Spiel, doch nicht mit dir. Tennis, Tennis, Tennis to Society. Tennis, Tennis, Tennis to Society. Tennis, Tennis, Tennis to Society. Ich gewinn und du verlierst. In dein Schiff und du gehst unter. Renn auf dein Tennisplatz und zerbrech deinen Schläger. Dein Sklave auf dem Golfplatz ist ein Weißer. Alle Löcher schütt ich zu mit Zement. Dein Lamborghini wird von Pascal dann gerannt. Alle eure Pferde schick ich in den Wald. Außer den großen Weißen, doch der war schon alt. Doch ganz ehrlich, nachts wenn du schläfst, du mit deinen entspannten Einschlaf-CDs, dann steh ich auf und zieh meine Nikes an. Der gute alte Wilson und ein Stirnband in der Hand. Treff mich mit Paul unten auf dem Platz. Flutlicht angemacht, erster Satz verkackt. Macht schon Spaß, so ne Runde Tennis. John McEnroe gegen thank you. Berlin. Berlin. Berlin, du bist nach ein Tier genannt. Der hat den Fels, manchmal ist braun, manchmal ist schwarz oder weiß. Berlin, du bist nach ein Tier genannt. Und deine Straße und deine Leute alkoholisch, toll und geil. Ich würde gerne nach Köln oder München umsehen, aber alles in Deutschland ist so teuer, kannst du nicht glauben, Berlin. Du bist nach ein Tier genannt. Und er war klein und schön und weiß und knuschelig. Und dann am Ende ist er aggressiv und langweilig. Berlin, du bist nach zwei Bären genannt. Schlampe, eine kleine, alkoholische, unfreundliche Kuh. Berlin. Berlin. Du bist nach ein Tier genannt und ich weiß nicht, warum die Leute will nach Berlin umsehen. Ich sage dir Bescheid, es ist und liegt nur an die Preise dieses Stadtes. Und aber alles Berlin. Berlin. In den 20er Jahren gab es so viele Leute in Party und Alkohol und Zigaretten auf die Party. Und dann hatten die Leute nicht Gewalt und so. Vergiss mal, was in der Vergangenheit passiert ist. Ich liebe dich, Berlin. Du hast mir etwas Schönes gegeben. Aber was mache ich, wenn die Leute so mich gucken auf der Straße? Du kleine Arschloch, lass mich doch! Berlin! Wir glauben schon an die Sünde.